Vierzehntens. Wie sehen Sie die Zukunftsperspektive der nationalen Bewegung? Langfristig gut, sehr gut. Das tiefe, dunkle Tal haben wir in den letzten 40, 50 Jahren wohl durchschritten. Erste Silberstreifen leuchten am Horizont. Es muss und wird europaweit eine Rückkehr zum Nationalismus geben, als Voraussetzung zur Schaffung eines Europas der Vaterländer, das allein dazu geeignet erscheint, ein Gegengewicht zu jenem multikulturellen Albtraum zu bilden, dessen negative Auswirkungen auf das friedliche Zusammenleben der Menschen jeden Tag deutlicher zutage treten. Noch kapituliert die Masse der Menschen vor der regierungsamtlichen Verblödungspropaganda, obwohl die Realität schon lange nicht mehr mit den zweckoptimistischen Bildern der herrschenden Nomenklatura übereinstimmt. Immer größer wird die Unzufriedenheit gegenüber den frecher und frecher werdenden Zivilokkupanten und der Nachgiebigkeit des Systems. Das ganze liberalistische Geschwafel regt immer mehr Normalbürger auf, die sich in ihrem Alltag auch immer öfter der multikulturellen Traumblase und ihren negativen Auswirkungen gegenübersehen. Auch die Tatsache, dass man nicht mal mehr Verbaldampf ablassen kann, weil immer neue Antidiskriminierungsvorschriften erlassen werden, die uns vor lauter Political Correctness sogar den Mohrenkopf, den Negerkuss, das Zigeunerschnitzel vermiest haben, lässt viele schon die geballte Faust in der Tasche spazieren tragen. Wann sie herausholen werden, weiß ich nicht. Die Situation muss nur unerträglicher werden. Und dass sie das irgendwann wird, daran kann kein vernünftiger Zweifel bestehen. Die Umfragen über die Unzufriedenheit der Menschen, die Wahlmüdigkeit und die Politikverdrossenheit sagen viel mehr über den inneren Zustand dieses Systems aus, als die Wählerstimmen für die eine oder andere rechte Partei. Noch zieht die Systempropaganda, nach der Rechte böse, brutal, dumm, kriegslüstern, ausländerfeindlich und was weiß ich noch alles sind. Aber irgendwann wird das den Leuten schlichtweg egal sein. Sie werden wieder Herr im eigenen Haus sein wollen. Und sei es, dass sie sogar zu einem Bürgerkrieg bereit wären. Dann müssen Europas Nationalisten bereitstehen. Dann kommt erneut unsere Stunde. Alles andere wird, wie immer in Zeiten der Umwälzungen, vergessen sein. Die Jahrzehnte einer relativ stabilen Demokratie werden nichts mehr zählen. Das wird Schnee von gestern sein. Es muss dem nationalen Widerstand jetzt gelingen, die Vorläufer geeigneter Strukturen aufzubauen, die dann in kürzester Zeit ausgebaut werden können. Dazu gehört im Innern ein Netz von Kameradschaften Gleichgesinnter, wie es ja in Ansätzen bereits existiert. Dazu gehört der Ausbau europaweiter Kontakte und Vernetzungen, eine Aufgabe, der sich bereits der KDS immer wieder verstärkt gewidmet hatte. Und es gehört dazu das Schmieden einer antiglobalistischen, antiimperialistischen und antikapitalistischen Allianz weltweit. Auch hier versuchte der KDS bzw. seine Kader nicht ganz ohne Erfolg bereits heute eine Vorreiterrolle einzunehmen. Während in Südostasien noch jeden Tag 10 neue McDonald's-Filialen eröffnen, machen wir uns bereits Gedanken über die postkapitalistische Zeit. Unsere Visionen sind unser größter Vorteil gegenüber einer nur noch mehr schlecht als recht verwalteten Liberaldemokratie, die nicht mal mehr in der Lage ist, das einst durch die Hände deutscher Arbeiter geschaffene zu bewahren, geschweige denn neue Ziele zu weisen oder auch nur die Existenz des eigenen Volkes für die nächsten zwei, drei Generationen zu garantieren. Kopfschüttelnd werden kommende Generationen vor diesem Wahnsinn stehen, den eine von Beginn an kranke, ungerechte und verlogene Nachkriegsordnung mit sich gebracht hatte. Das völlige Ausgrenzen aller Rechten, das die vermeintlich wehrhafte, in Wahrheit aber wild um sich schlagende Demokratie derzeit zelebriert, wird einst unser größter Vorteil sein. Die Menschen werden nach einer Systemalternative außerhalb des herrschenden Systems suchen. Und sie werden uns finden. Idealistische Menschen, die ohne Zwang die größten Opfer zu bringen bereit waren, schon als das System noch stabil aussah. Und zur europäischen Tendenz seiner politischen Arbeit schreibt Breel: Bei unserem Bestreben nach einem europäischen Kampfbund müssen wir pragmatisch denken. Es ist ein Unterschied, Rechte aus dem internationalen Völkerrecht zu besitzen und andererseits sie auch zu propagieren. Erstes Ziel muss heute der Erhalt der gesamten Kulturnation Europa sein, denn wenn Europa untergeht oder in einem islamistischen Gottesstaat aufgeht, stellen sich all die Fragen nach territorialen Rechten und Besitzansprüchen nicht mehr. Was nutzt es denn die Indianer heute, dass sie die rechtmäßigen Ureinwohner des nordamerikanischen Kontinents sind? Nichts. Sie werden nie mehr über dieses Land herrschen, allem Völkerrecht zum Trotz. Wenn wir also heute einen europäischen Kampfbund formen wollen, dürfen wir mögliche Verbündete nicht durch territoriale Forderungen abschrecken. Wenn wir jetzt und heute auf der Rückgabe aller einst zu Deutschland gehörenden Gebiete beharren, Werden die Italiener nicht mit uns marschieren wegen Südtirol? Die Polen werden sich verweigern wegen der Ostgebiete. Der europäische Teil Russlands wird um Königsberg fürchten. Die Franzosen um Elsaß-Lothringen. Die Belgier um Eupen-Malmedy und so weiter. Solche Forderungen sind heute also kontraproduktiv, weil sie die Einigung europäischer Nationalisten verhindern. Eine solche Einigung ist aber unabdingbare Voraussetzung, Europa zu retten. Ist ein Europa der Vaterländer erst geschaffen und seine Existenz für die nächsten Jahrhunderte gesichert, wird Deutschland darin den gebührenden Platz einnehmen und Forderungen, altes Unrecht zu beseitigen, werden dann nicht durch Krieg, sondern im Geiste einer herzlichen Kameradschaft mit den anderen Völkern zu korrigieren sein. Wir wollen ja letztlich den nationalen Sozialismus weltweit, aber immer in den Farben des jeweiligen Volkes. Dazu muss die Macht der internationalistisch-plutokratischen Herrschaftsklique mit ihrem menschenverachtenden Globalismus gebrochen werden. Das aber hat zuerst zu geschehen. Dann erst können wir uns in die Niederungen einer Alltagspolitik begeben, durch die dann auch alte territoriale Zugehörigkeiten einvernehmlich gelöst werden können.